Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maywalds Corner. Peter Maywald begrüßt Sie und euch ganz herzlich vor den Empfängern. Tja, in der letzten Woche gab es den ersten Teil der Lieder Ihres Lebens von Cordula S. Braun. Und jetzt gibt es den zweiten Teil. Und sie schreibt zu Beginn dieser Ausgabe, als mich Peter Maywald anfragte, ob ich Interesse habe, an einer Fortsetzung der Songs of My Life zu arbeiten, war ich sofort begeistert. Was mich inzwischen, eine 50-plus-Frau, im Heute immer wieder begeistert, staunend hinterlässt und dankbar macht, auch ist, wenn sich Kreise im Leben zeigen. Wenn Dinge aus der Vergangenheit, die vielleicht längst aus dem Bewussten verschwunden waren oder aber auch immer irgendwie im Unterbewussten mitschwangen, wieder an die Oberfläche treiben. Wenn sich Kreise schließen, wenn sich Gemeinsamkeiten zu im Leben neu aufgetanen Begegnungen über das Kulturelle und über die Musik finden. So möchte ich hier ein paar Geschichten und Lieder auspacken, die alle eben dies für mich bedeuten und vielleicht hier und da noch mehr. Happy to be here. Hier ist Wookie Foot. I'm so happy to be here, yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work occur is gonna be required, but I'm just happy to be here. Yeah. I'm sure there's many versions inside this multiverse. Where I put it in forward instead of in reverse, or the technical skill I neglected to rehearse understandably landed me handedly in a world I hurt. It could be worse. I could be cursed to be living a life stuck on a different timeline where I never find time to discover my path and never ask the questions that I needed to ask and never sign the bottom line on my soul contract. And the multiple needs that just might be insignificant in this infinity, but still summon the chords on a string theory. I'm so happy to be here, yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage is gonna be required, but I'm just happy to be here. My body is a time machine, traveling through time and space at 60 minutes per hour. But my mind is like a trampoline. It lets me instantly bounce between different scenes. A super strange superpower. It could get weird. I could appear like a ghost, visiting myself as a kid to let him know it's not that bad and he should learn to self-forgive. And I could go to my bedside near my death and just laugh with that old man as we enjoy my last breath. And the multiple means that just might be insignificant in this infinity, but still summon the chords on a string theory. The only thing that's clear to me is I'm so happy to be here, yeah. I'm just happy to be here. Time to remind you, to find you. your darkest day, you can find your way when you've got a friend to help. And that's why I'm just happy that you're here. Yeah, I'm just happy that you're here. And in the world gone mad and no one understands, I know you'll always be around to lend your hand. So I'm just happy that you're here. You mock my pain. Life is pain, Highness. Anyone who says differently is selling something. Wookiefoot und Happy to be here. Der erste Song, den die Autorin Cordula S. Braun im zweiten Teil ihrer Lieder ihres Lebens ausgewählt hat. Vielleicht war ich, so schreibt sie weiter, immer schon ein trauriges Kind. Melancholisch und emotional. Zu sensibel, sagten viele. Aber ich denke, heute es ist gerade das, die Sensibilität, die meine Kreativität immer befeuert hat. Und darum mag ich sehr, sehr die klassische Musik. Nicht immer war das so. Es gab lange Zeiten, in denen ich kaum einem klassischen Stück lauschen konnte. Da war es mir vielleicht zu emotional. Mein erster Mann, der viel zu früh verstarb, war Opernsänger. Und ich denke, da hat mich zu vieles in Dunkelheiten gezogen, wenn solche Musik erklang. Ich habe mich da irgendwie herausgekämpft und nun gelingt es mir wieder, mich hineinfallen zu lassen in die weiten Fluten der Klassik, ohne darin zu ertrinken. Theatralisch? Naja, sei's drum. Lascia ch'io pianga von Händel, Rinaldo, Akt 2. Thank you. Für alle, die später eingeschaltet haben, hier ist Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Und die Musik hat im zweiten Teil ihrer Lieder, ihres Lebens, die Autorin Cordula S. Braun zusammengestellt. Schon im ersten Teil fand ABBA in ihre Liste aus Gründen. Nach so vielen Jahren schloss sich hier ein Kreis von dem, wie sie schreibt, ich niemals und eben auch nicht, als ich den ersten Teil zu Maywalds Corner konzipierte, gedacht hätte, dass es ihn geben würde. Im letzten Jahr brachte die Klasse meines Sohnes das Musical I Have a Dream, eine Adaption des Mamma Mia Musicals, auf die Bühne und natürlich erinnerte ich automatisch die Lieder und Texte. Eine irgendwie unerwartete Freude war das. ABBA und Slipping Through My Fingers. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. Nachdem Cordula S. Braun einige Jahre aus verschiedenen Gründen auf nur sehr wenige und sehr speziell gewählte Konzerte gehen konnte, war sie vor einem Jahr auch mal wieder bei Stophock im Konzert, den sie im gefühlt früheren Leben viele Jahre begleitet hatte. Sogar den offiziellen Fanclub leitete sie mit großem Engagement, gestaltete eine kleine Zeitung, Newsletter und einen Wettbewerb. Und nun sah sie ihn im letzten Jahr im Spiegelzelt in Dortmund und sie trafen sich im Anschluss. Er trug ein Hemd, in dem sie ihn vor 30 Jahren fotografiert hatte, und beide mussten wirklich herzhaft lachen. Wie schnell die Zeit vergeht. Oh ja, das tut sie. Das Foto fand sie am nächsten Tag. So ein ganz echtes, auf glänzendem Fotopapier abgezogenes Foto. Werden unsere Kinder solche Erinnerungen haben, fragt sie sich dann. Unfassbare digitale Mengen werden produziert. Doch wofür? Um in irgendwelchen Clouds zu schlummern und vielleicht nie wieder betrachtet zu werden? Nun ja, so Gedanken halt. Hier kommt Stophock aus seinem aktuellen Album Teufelsküche mit dem Lied »Wo man hingehört«. Der Tag so langsam seine Sachen packt und endlich Feierabend macht. Der Abend der Nacht die Tür auffällt, die erste Sternschnuppe vom Himmel fällt. Wenn die Dunkelheit durch die Straßen zieht, man das Licht anmacht, weil man sonst nichts mehr sieht. Ein Mann seiner Frau die Tür auffällt und sich der Mond ganz leis dazu gesellt. Dann ist es gut, wenn man weiß, wo man hingehört. Wo man sein kann, wie man ist und keiner den Frieden stört. Wo es warm ist, sich gut anfühlt und keiner mit einem ein falsches Spiel spielt. Wenn die Sonne sich vom Acker macht und nicht mehr über uns lacht, der Himmel nur noch dunkel scheint und ein Kind ganz bitterlich weint. Wenn es kühler wird in der Stadt, jemand den schlimmsten Liebeskummer hat, ihm keiner mehr die Tür auffällt und draußen der erste Schnee fällt, dann ist es gut, wenn man weiß, wo man hingehört. Wo man sein kann, wie man ist und keiner den Frieden stört. Wo es warm ist, sich gut anfühlt und keiner mit einem ein falsches Spiel spielt. Wenn der Sommer selber baden geht, keine Lust mehr hat und den Rücken zudreht, Laubsauger die Ohren quälen, die Vögel sich langsam davon stehlen. Wenn die Kälte die Führung übernimmt, man sich fragt, wo die Blätter alle hingekommen sind und wie man diese Zeit durchsteht, Angst hat, dass der Wind sich dreht, dann ist es gut, wenn man weiß, wo man hingehört. Wo man sein kann, wie man ist und keiner den Frieden stört. Und keiner mit einem ein falsches Spiel spielt. Eine Künstlerin, die Cordula S. Braun schon aus frühen Stophock-Zeiten kannte und irgendwann später auch näher kennenlernen durfte, ist Katja Werker. Was für eine Geschichte sie hat. Mit ihrer Musik hat sie nach vielen Stationen wahrhaft ins Leben gefunden. Wie auch andere KünstlerInnen sagt sie selbst, dass die Musik oder noch spezieller ihre Gitarre sie gerettet hat. Für Cordula S. Braun ist es die Kunst im Allgemeinen, die Möglichkeit, einen Weg gefunden zu haben, sich auszudrücken, das Innere nach außen zu transportieren, zu transformieren vielleicht auch. Wir haben in unseren Sichtweisen viele Übereinstimmungen und ich bin sehr froh, so Cordula S. Braun, dass sie sich als Musikerin und als Mensch weiterhin in meinem Leben hält. Hier das wunderschöne Lied von ihr, Das große Glück im Kleinen. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Man will so groß erscheinen, beschäftigt und gefragt und vergisst bisweilen, dass man nichts Neues wagt. Doch dann und wann reißt der Himmel einfach auf, ich schau hoch hinaus. Tag ein, Tag aus dasselbe, wir graben in der Erde. Doch lieben heißt doch lassen und Fortschritt heißt ich bin. Über Berg und Täler drehen sich die Räder, ich schau noch mal hin. Das große Glück im Kleinen, das Wunder innen drin. Es braucht kein großes Klappern, denn das kleine Glück kommt still. Und ich kann auch mal schweigen, denn in meinem kleinen Herz ist noch Platz für Träume. Ich schick sie himmelwärts. Und dann und wann bisweilen ist man auch manchmal da, das große Ziel vor Augen so fern und doch so nah. Die Finger rinnt, ich halt sie fest geschwind. Das große Glück im Kleinen, das Wunder innen drin. Es braucht kein großes Klappern, denn das kleine Glück kommt still. Und ich kann auch mal schweigen, denn in meinem kleinen Herz ist noch Platz für Träume, ich schick sie himmelwärts. Existieren wie die Vögel, die nach Süden ziehen, ich geh und flieg mit ihnen. Das große Glück im Kleinen, das Wunder innen drin. Es braucht kein großes Klappern, denn das kleine Glück kommt still. Und ich kann auch mal weinen, denn in meinem kleinen Herz ist noch Platz für Träume, ich schick sie himmelwärts. Das große Glück im Kleinen war das von Katja Wacker, die sogenannte Official Wohnzimmer-Version. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. An ihrem 50. Geburtstag schloss sich ein weiterer Kreis für Cordula S. Braun. Auch Depeche Mode wurde schon in der ersten Folge der Lieder ihres Lebens erwähnt, im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sie als Teen keines ihrer Konzerte besuchen durfte. Und nun bekam sie von ihrer sehr guten Freundin eine Karte geschenkt. Nur 2 Tage nach ihrem Ehrentag ging es in die Arena in Düsseldorf. Die Memento Mori Tour war großartig, ein unvergessliches Erlebnis, für das sie ihrer Freundin ewig dankbar sein werde. Manchmal wird man nur mit etwas groß und manchmal darf man es dann genießen, wenn man groß ist. Verspätet, aber besser spät als nie. Hier ist Ghosts Again von Depeche Mode. Depeche Mode und Ghosts Again. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Autorin Cordula S. Braun. Seit ich, wie sie schreibt, nach Operationen im orthopädischen Bereich Anfang 2020 wieder ein bisschen mehr unterwegs bin, vor allem in der Essener Kulturszene, stolpere ich über sogenannte Querverbindungen, die mir durchaus wesentlich früher hätten begegnen können. Aber wie wahrscheinlich alles im Leben, haben auch alle Begegnungen ihre Zeit. Jedenfalls traf ich auf Franziska Dannheim, zunächst wegen ihrer Lyrik, dann aus Interesse an den aktuellen Projekten. Und eines davon war durchaus auch ein Kreis, der sich zurück in die Vergangenheit verfolgen ließ und der sich durch bis dahin unbekanntere Geschichten mit dem Jetzt verflocht. Dannheims neues Bühnenprogramm Whitney Houston, ein Schwanengesang. Wie sehr biografisch Whitney Houstons Texte auch waren, wird von Franziska Dannheim sehr einfühlsam erzählt. Und so hat das nun folgende Lied eine wirklich besondere Bedeutung, wenn man von ihrer großen Liebe Robin weiß. Whitney Houston, Franziska Dannheim mit I Have Nothing, live im Katakombentheater Essen, zusammen mit Markus Stollenberg. Imagine you there. Ein Ausflug in die weite Vergangenheit. Wer hat nicht auch als erstes Instrument die Blockflöte in die kleinen Hände bekommen und sie dann mal mehr und mal weniger gerne gespielt? Cordula S. Braun spielte bis zur Tenorflöte alles und war so stolz, dass ihr ihre Lehrerin für Auftritte ihre wertvolle Flöte überließ. Und dann ging aber vieles anders weiter und so richtig ernst genommen wurde das Holzblasinstrument nie. Als ihre Kinder auf die Waldorfschule kamen, zog auch wieder die Flöte bei ihnen ein und vor 2 Jahren durfte sie für den Deutschen Tonkünstlerverband in der Neue Musikzeitung der NMZ einen Artikel über Tobias Reisige schreiben. So lernte sie Wildes Holz kennen und ist immer noch hin und weg. Ihre Musik und Präsenz auf der Bühne ist einfach wundervoll. Inzwischen treten sie endlich, muss man sagen, im TV und in größeren Sälen auf. Sogar in der Elbphilharmonie in Hamburg konnten sie schon begeistern. Cordula S. Braun schenkt hier das Norah Jones Cover von Sunrise, gespielt von Wildes Holz, Norah Jones, Sunrise. Thank you. Wildes Holz und Sunrise, ein Norah Jones Cover war das. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Lieder ihres Lebens der Autorin Cordula S. Braun aus Essen. Noch eine Erinnerung an das Frühjahr, als es noch Fernsehen ohne Streams oder dergleichen gab, durfte ich, wie sie vermerkt, das eine oder andere mit meinem fast 3 Jahre älteren Bruder schauen. Manches hat tatsächlich bis ins Heute Nachwirkungen, auch im Künstlerischen. Fest eingebrannt hat sich das wöchentliche Fiebern auf die neue Folge von Twin Peaks. Nicht erst seit dem kürzlichen Tod David Lynchs stehen fast alle seiner Filme in meiner DVD- bzw. Blu-ray-Sammlung. Nicht unwesentlich für seine Erfolge waren immer auch die Sounds und musikalischen Kompositionen. Wer erinnert sich nicht an die mystische Melodie von Angelo Bandelamenti? Lehnt euch zurück, genießt und lasst die Bilder in euren Köpfen entstehen. David Lynch, Twin Peaks, Theme from Twin Peaks kommt als nächstes. Thank you. ausgespielt bis zum letzten Ton. Das Twin Peaks Theme von Angelo Badalamenti bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein geschlossener Kreis, der immer bestand und hoffentlich immer bestehen wird, ist der, der die Familie meines ersten Babysitterjobs und mich umschließt, so Cordula S. Braun. Seit Jahrzehnten bin ich schon mit den Eltern befreundet, besuche nun mit der Mutter Konzerte. Der kleinere Junge ist inzwischen um die 30 und witzigerweise behauptet er, durch meine frühkindliche künstlerische Förderung, ich habe immer mit ihm gezeichnet, künstlerisch tätig zu sein. Der große Bruder lebt und musiziert seit vielen Jahren in Hamburg, der Stadt, aus der so einige meiner liebsten Musiker kommen. Natürlich möchte ich auch einen Song von ihm und seiner Band hier einfließen lassen. Jason und die Argonauten, hier kommt Harburg City. Ich muss raus hier, nehm die S-Bahn Richtung Stade, fahre schwarz. Eine halbe Stunde später blinkt mein Hund in einem Park. Das ist Hamburg, Harburg City after dark. Und der Typ vom Lidl trinkt ein warmes Plastikflaschenbier. Er dreht sich um und stößt kurz auf und dann markiert er sein Revier. Sein Morgen, ich hätte jetzt schon einen richtig schlechten Tag. Und ganz langsam wird es dunkler jeden Tag. Außenmühl, Süderelbe, Hundewiese, Göbachtal. Ist schon schön hier, aber besser halt nicht an, wenn jemand fragt. Die kalte Luft ist nicht mehr ganz so kalt wie letztes Jahr. Und ganz langsam wird es dunkler jeden Tag. Und der Typ vom Lidl trinkt ein warmes Plastikflaschenbier. Er dreht sich um und stößt kurz auf und dann markiert er sein Revier. Sein Morgen, ich hab jetzt schon einen richtig schlechten Tag. Und ganz langsam wird es dunkler jeden Tag. Jetzt schon einen richtig schlechten Tag. Ich bin Hamburg, Harburg City after dark. Thank you. Maiwalds Corner mit der Musikzusammenstellung der Essener Autorin Cordula S. Braun. Der zweite Teil ihrer Musikzusammenstellungen. Ebenfalls erwähnte sie im ersten Teil die Jeremy Days als eine ihrer ersten Bands, für die sie tatsächlich bis Hamburg und Kiel fahren durfte, als sie noch keine 17 Jahre alt war. Mit ihrer Freundin, die schon den Führerschein hatte. Was das für ein großer Vertrauensbeweis ihrer Eltern war, hat sie erst begriffen, seitdem sie selbst Kinder in diesem Alter habe. Aber sie war wirklich auch ein sehr liebes Mädchen. Und dahinter steht Zwinker. Die Jungs um Dirk Darmstädter haben sich zum Glück für viele Fans in der Corona-Krise via FaceTime wiedergefunden. Es entstand eine neue Platte und inzwischen gab es auch Konzerte. Im letzten Jahr hatte sie das große Glück, bei einer Plattenaufnahme, einem Live-Recording, in extrem kleinem Kreis dabei sein zu dürfen. Wie sich während der Arbeit an dieser Sendung hier herausstellte, sind die Aufnahmen leider nichts geworden. Und umso besonderer bleibt ihr das Erlebnis im Gedächtnis. Hier nun ein Song ihrer letzten Studioaufnahme. Wenn der Titel nicht passt, dann weiß ich auch nicht. The Jeremy Days, Beauty in Broken. As we tear through these crowds. Beauty im Broken, die Jeremy Days bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Essener Autorin Cordula S. Braun. Ich kann gar nicht mehr sagen, schreibt sie, durch welche Verbindung ich als erstes auf das Joni-Projekt aufmerksam wurde. Allerdings erinnere ich mich sehr gut, dass ich sie auf einem gemeinsamen Konzert mit Christina Lux sah und hörte und sie sofort in mein Herz schloss. Für euch und für sie hier einer meiner Lieblingssongs von Joni Mitchell, The Case of You. Ich liebe die Zeilen. You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. I could drink a case of you and would still be on my feet. So viel Gefühl und part of you pours out of me in these lines from time to time. So viel Wahrheit in so wenig Worten. Natürlich ist es in meinen eigenen Texten eben genauso. Vielleicht liebe ich's deswegen so sehr. Ach ja, und Joni ist auch der Spitzname meines Sohnes. Aber nun hört The Case of You mit dem Joni-Projekt. Touching souls. Surely you've touched mine. A part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of sweet, oh, I The Joni Project, A Case of You, war das eine Session im Granny's House in Hamburg. Apropos meine eigenen Texte, so Cordula S. Braun. In den letzten beiden Jahren habe ich vornehmlich Lyrik verfasst. Hinzu kam, dass ich aufgrund eines wunderbaren Kurses zum Bildern, also zum Hervorbringen der eigenen inneren Bilder, ohne Anspruch auf irgend so etwas wie richtig oder falsch, ohne eine Maltechnik in den Vordergrund zu heben, nach einer gefühlten Ewigkeit auch wieder male. Gestalte. Den Begriff des Bilderns prägte die Essener Künstlerin Katharina Lökenhoff. Sie leitete auch den genannten Kurs. Das Schaffen und Erschaffen mit Farben und anderen Materialien macht mich so glücklich. Ich wollte früher unbedingt Kunst studieren, aber es kamen ein paar Unwägbarkeiten dazwischen, das Leben an sich. Und ich bereue nichts. Es ist so gekommen, wie es sollte. Und was soll ich sagen? Anscheinend soll ich jetzt tun, was damals schon so profund in mir war. Ich arbeite immer in Parallelen, will sagen, ich illustriere einen Text von mir oder aber inzwischen auch umgekehrt. Ich schreibe einen Text zu einem entstandenen Bild, es korrespondiert. Mit diesem Zweiklang habe ich im letzten Jahr das große Glück und die Freude gehabt, zu mehreren Anlässen ausstellen zu dürfen. Ein Highlight war aber sicher am Weltfrauentag mit Simone Heiser aka Simi Schalala gemeinsam eine multimediale Lesung mit musikalischer Begleitung zu gestalten. Es waren Bilder und Texte von mir ausgestellt und parallel dazu las ich Gedichte und blendete die entsprechenden bildnerischen Werke per Beamer ein. Ein paar Mal unterbrochen von passenden Songs meiner singenden und Ukulele spielenden Freundin. Eines der Lieder war »I Try«, hier im Original von Macy Gray. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. When you are not near, goodbye and I show you. Was immerwährend leise klingt und weich und liebend dich umfängt, was dich einhüllt, was dich umgibt, was wellenförmig Kreise zieht, was fließend Form und Farbe ist, die diffundiert und macht, dass alles stets vom warmen Innen weit nach außen schwingt, was sich den Winden wollend gibt, das ist das ständig suchend Selbst, im ewig wieder neu beginnen, das ist, was liebt. Das webt sich in dein Leben ein, das macht dich aus, das ist dein Sein. Die meisten ihrer dort gezeigten Bilder waren Frauenporträts, passend eben zum Weltfrauentag, aber auch, da sie selbst Frau ist, ein bleibendes Thema für sie, so Cordula S. Braun. Dabei geht es um das Schauen generell, das Anschauen. Aber die Frauen schauen auch zurück. Was sieht der Blick, der Gemalten und der Betrachtenden? Seelenfenster? Manchmal sind auch die Augen der Gemalten geschlossen. Wohin geht der Blick dann? Nach innen? Sieht er dort die eigene Seele oder formen sich hinter den Lidern andere Bilder? Nur so ein paar Gedanken. Und hier kommt noch ein kleines Gedicht von Cordula S. Braun. So ein Bild von dir macht nur, der weiterschaut, dahinter, tiefer hinein. So ein Bild von dir macht nur, der sich durch dich erkennt, in dir gespiegelt sieht sein Sein. So ein Bild von dir macht nur, der sein Ego endlich dem Endlosen gibt, der sich sein lässt und gibt sich hin dem Gegenüber, dem großen Sinn, weil er liebt. Cordula S. Braun hat Simone Heiser bei der Songauswahl freie Hand gelassen. Sie kannte ihre Texte und wählte für sich aus, was sie passend fand. Und seither kennt sie dann auch diesen wundervollen Song von Taylor Swift, der ihr sonst nicht weiter ans Herz ging. Und nun hat sie aber eine mit ihr verknüpfte Erinnerung. Hier kommt von Taylor Swift Carolina. Oh, Carolina, creeks running through my veins. Lost I was born, lonesome I came, lonesome I'll always stay. Carolina knows why for years I roam. Free as these birds, light as whispers. Carolina knows, and you didn't see me here. No, they never did see me here. And she's in my dreams, into the mist, into the clouds. Don't leave, I make a fist. Make it count. And there are places I will never, ever go. And things that only Carolina vielleicht, dass die Augen mehr noch sind als das, was wir in ihnen sehen, dass wir oft nur denken zu verstehen, weil Leid und Freude sich dort zeigt. Vielleicht, dass so viel noch mehr aus ihnen fließt und beiderseits der Weg ist offen. So geht's hinaus und geht's hinein. Sieht man nicht oft so vieles mehr, ohne es recht zu erkennen? Ist ein Aug allein ein Universum nicht schon zu nennen? Schaut man genau, sind nicht Milchstraßen und Sterne in diesen Tiefen, Nähen, Fernen? Ist nicht die Iris, die mal eng, mal weit, ein schwarzes Loch auf einer Seite, in ihren Tiefen, pure Weite? Fällt nicht alles vom Außen in sie hinein, was Licht, was sich vom Hier aus kleidet, spricht? Und transformiert durch Fühlen, Denken, suchen wir diesem Bedeutung zu schenken. Liegt das Volle nicht im Innen dann und treibt nach oben dann und wann, so wir in kleinen Zeichen es können sehen, bloß es im Ganzen zu verstehen, wird vielleicht niemals gelingen. Vielleicht, wenn wir dem Innen lauschen, da hinein, wo Melodien klingen und alles Licht sich sanft vermischt, dass es sodann niemals erlischt, selbst wenn dereinst die Hülle wir verlassen und unser Selbst ist frei, nicht mehr zu fassen, dass es dann noch übersteht und weitergeht. Cordula S. Braun zum Augenthema mit dem Gedicht »Vielleicht, dass die Augen mehr noch sind«. Bei Maywalds Corner mit mir, mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Lieder ihres Lebens von Cordula S. Braun. Das Leben, schreibt sie, besteht für mich aus Begegnungen. Ich musste einige Jahre, ja Jahrzehnte wohl, alt werden, um mir klarzumachen, dass das Wunderbare nicht unbedingt in der Kontinuität liegt. Nicht darin, ob aus einer Begegnung eine Freundschaft erwächst oder darin, wie lange diese dann hält. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele Begegnungen gehabt, für die ich allesamt dankbar bin. Manche waren liebevoll, andere lehrten mich etwas, wieder andere waren in ihrer kurzen Intensität so skurril wie fantastisch. Eine noch ziemlich frische und doch auf Anhieb recht tiefe Begegnung hat mich auch musikalisch wieder auf das eine oder andere gebracht. Katja Heinrich, Schauspielerin und Coach, durfte ich inzwischen mehrfach in unterschiedlichen Bühnenprogrammen erleben. Für mich einfach wunderbar, wie ehrlich und liebevoll sie Texte und Lieder dem Publikum schenkt. Aus ihrem 20er- und dem nun aktuellen 30er-Jahre-Programm nehme ich so unendlich viel mit und aus jedem Aufeinandertreffen. Hier eine autorisierte Live-Aufnahme aus dem Kunsthaus in Essen mit Pascal Schweren am Flügel und Robert Beck an den Klarinetten. Das Stück verbindet uns tatsächlich, denn Katja hat es ausgewählt, ohne zu wissen, dass ich es in meinem Roman Emma und Agathe von Zeit zu Zeit auch erwähnte. Hier nun, irgendwo auf der Welt, live im Kunsthaus Essen. Manchmal schließen sich sogar musikalische Kreise zwischen den Eltern und ihren Kindern. In diesem Falle wissen es die Kinder noch nicht einmal. Cordula S. Brown muss schmunzeln, da sie beim Malen oft auch Musik hört, manchmal Meditatives, manchmal Modernes, manchmal Klassik, manchmal der Stimmung angepasstes, hörte sie irgendwann auch die für ihre Begriffe wirklich unglaubliche Billie Eilish. Wie schade, dass sie sie nicht früher entdeckte, als sie noch in kleinen Clubs spielte. Tatsächlich mag ihr kleinerer Sohn sie auch sehr. Hier kommt Billie Eilish mit Wildflower in einer Live-Aufnahme. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder, all I could do was hold her. It only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. You love me, you don't need to remind me. Live Flower, Billie Eilish live beim iHeart Radio Musik Award in diesem Jahr 2025. Maywalds Corner ist hier mit Peter Maywald am Mikrofon und die Musik hat mit den Liedern ihres Lebens mit dem zweiten Teil die Autorin Cordula S. Brown zusammengestellt. Und sie schreibt, was mein Sohn nicht weiß, ist, dass Billie Eilish selbst von einer Sängerin spricht, die sie als Kind zufällig hörte. Sie behauptet tatsächlich sogar, wegen ihr zu singen. Es ist dies die nicht wesentlich ältere norwegische Sängerin Aurora. Ohne ihre engelsgleiche Stimme läuft eigentlich keine Playlist von mir. Fun Fact ist, keiner meiner Playlists ist in Genre unterteilt. Eigentlich sammle ich nur Herzenslieder. Aber welche Verbindung könnte schöner sein als die des Herzens? Ach ja, die Kreisverbindung neben der zu Billie Eilish zwischen meinen Kindern und mir und Aurora ist diese. Sie singt in der Originalfassung der Disney-Eiskönigin 2 Frozen den Hit Into the Unknown. Ich möchte hier gerne den wunderbaren Popsong The Seed mit der tiefen Zeile You cannot eat money im Refrain spielen. Aurora, The Seed. Just like the seed, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the seed, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget. Thank you. Durch Zufall stieß Cordula Esbraun auf eine ihr bis dahin vermeintlich unbekannte Künstlerin, die sie seit hier rauf und runter höre, wie man so schön sagt. Bei Recherchen fand sie dann heraus, dass sie doch auch schon in sehr anderen Zusammenhängen den Weg in ihre Ohren gefunden hatte. Sie hat unter anderem Musik zum Herr-der-Ringe-Epos beigesteuert. Und da sie die Bücher, der erste halb animierte Film und eben auch die Neuverfilmungen doch auch schon eine Weile begleiten, mag sie hier auch von einem Kreis sprechen. Ein Wiederentdeckter quasi, der offen ist, wachsen darf gerne noch. Und die Künstlerin heißt Paloma Paris und sie hat den Song »As Good as Reason« ausgewählt. Aber so viele sind hörenswert. Labour begleitet sie beispielsweise immer wieder durch kreative Prozesse zum Beispiel. Paloma Paris, As Good a Reason. Immer wieder taucht ein neuer Künstler, eine neue Künstlerin auf und in mein Herz, so Cordula Esbraun. Vor vielen Jahren sah ich den nun folgenden Engländer zum ersten Mal und nun endlich vor ein paar Wochen wieder. Es ist einfach eine große Freude, immer wieder MusikerInnen, KünstlerInnen erleben zu dürfen, die nicht nur genial in ihrem Tun, sondern auch unfassbar sympathisch sind. Ich meine hier den britischen Singer-Songwriter Fink, der mit seinen zwei fantastischen Musikern, dem Bassisten Guy Whittaker und dem Schlagzeuger Tim Thornton, durch Europa tourte. Der Name des Bassisten mag einigen noch bekannt vorkommen und es ist in der Tat der Sohn von Roger Whittaker. Man mag es nicht glauben, so anders ist die Musik, aber wenn man ihn sieht, schwindet der Zweifel rein wegen der Optik. Kreativität mag sich vererben, die Wege der Umsetzung können aber eben auch differieren. Looking too closely, hier kommt Fink. This is a song about somebody else. So don't worry yourself. The devil's right there in the detail. You don't wanna hurt yourself. I'm looking too closely. I'm looking too closely. No, no, no, no, no. So put your arms around somebody else. Don't punish yourself, punish yourself. The truth is like blood underneath your fingernail. You don't wanna hurt yourself. You're looking too closely. Looking too closely. No, no, no, no. You don't wanna hurt yourself. No, no, no. You don't wanna hurt yourself. I could be wrong about anybody else. So don't kid yourself now. You right there in the mirror. You don't wanna hurt yourself. Looking too close. come too close someday. Pleasure, thank you. Wenn du als Moderator oder wenn Sie als Moderator gerade die Sendung produzieren und anfertigen und Gänsehaut am ganzen Körper haben, dann liegt es an Fink und Looking Too Closely, live bei TV Noir vor einem Monat aufgenommen. Und zu hören hier bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Autoren aus Essen, Cordula S. Braun. So schnell gehen 2 Stunden schon fast vorbei. Wir haben noch etwa eine Viertelstunde und hier steht noch so viel auf meiner Liste, was Cordula S. Braun oft auch begeistert. Das sind gut gemachte Cover, die gleichsam neu und vielleicht moderner interpretieren, was sie sicher vor inzwischen 30 bis 40 Jahren hörte, so Cordula S. Braun. Solche Cover verbinden das jetzt auf feine Art mit der Vergangenheit, indem sie im besten Fall etwas Neues schaffen. Hier mag ich besonders die Band Nouvelle Vague, zu deren Konzert ich leider nicht gehen konnte dieses Mal, aber das steht ganz oben auf meiner noch To-Do-Liste. Hier möchte ich den Song spielen »And a Manner of Speaking«, ursprünglich getextet und komponiert von Martin Lee Gore. Ihr und sie erinnert euch, beziehungsweise sie erinnern sich, Depeche Mode. Nouvelle Vague, in a manner of speaking. Give me the words. Bei der Wahl der Musik, die Cordula S. Brown zum Malen hört, stolperte sie über Cy Smith. Da künstlerisch und menschlich gesehen Perspektive für sie immer sehr viel bedeutet, hier der entsprechende Song. Hier kommt Cy Smith mit Perspektive. You can snap. And with you, I'm just saying, baby, please be kind. We're talking about my time. Cordula S. Braun las irgendwo, dass es die Jugend heute viel schwerer hat, sich abzugrenzen von ihren Eltern. Das zeigt sich auch sehr stark im musikalischen Bereich. Viele Eltern in ihrem Alter hören, zumindest partiell, gerne auch die Lieder ihrer Kinder. Sie kann sich da nicht ausnehmen. Manche der Jungstars findet sie wirklich toll, wie beispielsweise die freche Nina Chuba. Hier kommt Neben dir. Wenn du schreibst, bin ich plötzlich immer planlos. Nimm mir Zeit für ein, zwei Stunden Chaos. Und alles, was über Nacht bleibt, ist der Kater. Morgen steh ich hier wieder allein da, ja. Bin immer meinen eigenen Film gefahren. Immer fast forward, jetzt nur noch im Rückwärtsgang. Wann bitte, wann hat das hier angefangen? Wann bitte, wann hab ich mich verloren, Mann? Neben dir stehe ich immer so neben mir. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Vision so blurry für mich wie im Nebel mit dir. Baby, I'm sorry, aber das kann nicht funktionieren. Die rosarote Brille ist verstaubt. Trotzdem setzt du sie mir ab und zu noch auf. Out of fashion, aber du weißt ganz genau, wenn ich sie trag, kriegst du alles, was du brauchst, ja, ja. Mann, ich wünsch mir jedes Mal, ich wäre stärker. Fühl mich jedes Mal danach ein bisschen leerer. Wann bitte, wann hat das angefangen? Wann bitte, wann hab ich mich verloren, Mann? Neben dir stehe ich immer so neben mir. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Vision so blurry für mich wie im Nebel mit dir. Baby, I'm sorry, aber das kann nicht funktionieren. Augen glasig, find mich grad nicht. Wann bitte, wann hat das angefangen? Liege wach, bis wieder Tag ist. Wann bitte, wann hab ich mich verloren? Und ich frag mich, wo ich grad bin. Wann bitte, wann hat das angefangen? Bitte sag mir, wo ich grad bin. Neben dir stehe ich immer so neben mir. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Vision so blurry für mich wie im Nebel mit dir. Baby, I'm sorry, aber das kann nicht funktionieren. Und da dies alles jetzt im Großen und Ganzen sehr fein und doch zumeist recht glatt gebügelt war, möchte ich, so Cordula S. Braun, die Sendung gerne mit einem vielleicht ein bisschen wachrüttelnden Lied »Sage Nein« von Konstantin Wecker in einer aktuelleren, von Eze gesungenen Version beschließen. Im Video dazu treten viele namhafte Künstlerinnen und Künstler und eine bunte Vielfalt von Menschen auf, und sprechen den Text stumm geschaltet, lippensynchron, schwieriges Wort, zur Musik. Konstantin Wecker hat mich, so Cordula S. Braun, seit ich 12 Jahre alt bin, künstlerisch, musikalisch inspirierend begleitet und ist sicher ein Grund für mein schriftstellerisches Tun. Zur Musik hat's nicht gereicht bei mir. Und führte mein Denken in so manche Richtung. Der größte Kreis von allen, vielleicht für mich. Danke an alle hier erwähnten KünstlerInnen und an alle die anderen, die auf meinem Weg Begegnung waren und sind und sein werden. Und ich bedanke mich bei Cordula S. Braun, dass sie das Experiment zum zweiten Mal mitgemacht hat. Und das war sie, die heutige Ausgabe von Maiwalds Corner. Und mir, Peter Maiwald, bleibt nichts weiter übrig, als mich wie immer von euch und von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden, nicht ohne den Hinweis zu vergessen, hört beziehungsweise hören Sie weiterhin gute Musik. Tschüss bis nächste Woche und bleibt beziehungsweise bleiben Sie gesund. Und ja, ich war für die letzten 2 Stunden verantwortlich. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen. Denn am Dortchen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen. Dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Meistens rückt dann an Herr wichtig, die Geschichte wieder richtig. Verselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man zur Genüge. Mag dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Singer, Mänker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Strandkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht neu, schreck verwundert. Tobi Zürne, misch dich ein, sage nein.